Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, den 12. November 1787. Ich habe dich nicht um Briefe mahnen wollen, aber es scheint doch nötig zu sein, dich zu erinnern, dass wir nicht in gleichem Falle sind. Du hast weniger Ursache, uns als wir, dich zu vermissen, dass du unter den gegenwärtigen Umständen länger in Weimar bleibst, kann dir niemand verdenken, aber ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass es in deiner Gewalt stände, deine Entfernung uns weniger empfinden zu lassen. Ohne von dir aufgemuntert zu werden, wird es mir schwer, dir über manches zu schreiben, weil ich zweifeln muß, ob es dich in deiner jetzigen Lage interessiert. Huber ist mit seiner Stelle sehr zufrieden und hat es Ursache, sie gibt ihm mehr Beschäftigung als beinahe irgendeine andere Gesandtschaftsstelle, und die Art seiner Tätigkeit ist nicht uninteressant, sobald er sich für deutsche Staatsverfassung und den Fürstenbund interessieren kann. Er findet Geschmack am Staatsrechte, insofern es für seine Bestimmung fruchtbar ist, und das habe ich erwartet. Dazu kommt die unterhaltende Abwechslung, weil er an mehreren Höfen sich aufhalten wird, die treffliche Gegend, die nicht zu weite Entfernung von uns. Auch sein Gesandter wird ihm hoffentlich das Leben nicht sauer machen, da er ihn zu schonen Ursache hat. Er ist des Französischen nicht sehr mächtig und überhaupt neu in dieser Art von Geschäften, die besonders anfangs viel Aufmerksamkeit erfordern werden, weil kein Archiv da ist. Wenn also Huber die meiste Arbeit macht und dem Gesandten Muße zu Weiber- und Kartengeschäften verschafft, so wird er ihn auf den Händen tragen, wenn er auch ein noch größerer Schurke wäre. Vielleicht wirst du Huber bald sehen, wie es heißt, geht der Gesandte zu Anfang des künftigen Jahres fort. Er will langsam reisen und sich einige Zeit an den sächsischen Höfen aufhalten. Für Hubers Geist besorge ich von seiner Anstellung weniger als du. Glücklicherweise ist der politische Wirkungskreis, worein er versetzt wird, nicht geringfügig, und dies wird manche schlafenden Kräfte bei ihm entwickeln. Muße zur schriftstellerischen Tätigkeit wird ihm genug übrig bleiben, und vielleicht wird er die einzelnen von seinen Geschäften erstohlenen Stunden besser benutzen als jetzt manche Tage. Mir scheint es, dass er jetzt noch von außen getrieben werden muß. Durch seine jetzige Lage muß er an Erfahrung, an mancherlei Fertigkeiten, an Vorrat von Ideen gewinnen, und dieser Zuwachs wird ihm gewiß in künftigen Zeiten wuchern und muß seinen persönlichen Wert erhöhen. Unsere Verbindung leidet freilich eine Zeit lang durch seine Entfernung, aber dies ist einmal die Zeit der Krise. Ihr beide müsst euch noch eine Weile in der Welt, jeder auf seine Art, herumtreiben, ehe ihr für das Ideal unseres Bundes reif seid. Und es ist immer besser, diese Periode abzuwarten, als die Krise durch Palliative abzukürzen oder zu unterdrücken. Mich beruhigt unterdessen die Aussicht einer künftigen dauernden Vereinigung, die vielleicht mit weniger Schwierigkeiten verbunden ist und weniger gegenseitige Opfer erfordert, als wir uns vorgestellt haben. Sobald ich meinen Onkel beerbe, gebe ich meine hiesige Stelle auf. Darüber bin ich mit Minna und Dorchen einverstanden. Alsdann wählen wir uns einen beständigen Wohnplatz nach unseren Wünschen. Ob dies Weimar sein wird, wird von deinen und Charlottens ferneren Erfahrungen und unseren eigenen Versuchen abhängen. Charlotte hat mich gestern durch einen Brief erfreut, den ich nächstens beantworten werde. Du wirst uns alle ihr bestens empfehlen. Huber freut sich, sie bald zu sehen. Am Freitage sind wir wieder zu Brühls gefahren und bis Sonntag früh dageblieben. Am Sonnabend haben wir deine Gesundheit zu deinem Geburtstage getrunken. Die Gräfin lässt dich und durch dich Wieland grüßen. Wir haben uns wieder wohl da befunden, ungeachtet die Gräfin krank war und meistens im Bette blieb. Auch Huber war nicht unzufrieden. Lebe wohl! Herzliche Grüße von den übrigen. Karl.